herzlich willkommen zum Uncast Episode 249. Lieber ohne EU-Protektionismus als ohne Google. Ein komplizierter Titel, ja. Was das auf sich hat, das werde ich gleich in den Themen sagen. Ja. Und jede Menge News. Ich muss mich also heute ein bisschen kurz fassen, ja. Die Community auch ziemlich aktiv. Wow. Könnte mich ja gar nicht mehr retten, ja. Und die App der Woche auch etwas Besonderes, wo man ein bisschen was sagen muss. Also ran an das Thema, ja. EU verzieht dich aus meinem Smartphone, ja. Wie ihr vielleicht schon in der Rios Wochensicht gehört habt, habe ich kräftig geschimpft auf die EU-Kommission oder auf die EU allgemein, die dafür zuständig sind, eben gegen Google vorzugehen, ja, anscheinend. Denn da wird Google jetzt, oder kann Google jetzt offiziell angeklagt werden, deswegen, ja, das wird sich also zeigen, wie sich das noch entwickelt. Muss nicht unbedingt sein, aber es ist auf jeden Fall mal offiziell, ja, eine Beschuldigung der EU geäußert worden, und das ist nicht gerade sehr vielversprechend. Und ja, das Problem ist jetzt, gut, ich habe, wie gesagt, das mit der Google-Suche und Google-Shopping, dieser witzlose, unsinnige Teil, den habe ich schon bei der Rios-Wochensicht ausführlich eben dargelegt. Ja, also auskennen mit Technik tun sich da die Verantwortlichen bei der EU offenbar überhaupt nicht. Ja, also nicht nur für Merkel ist das Internet und neue Technologien Neuland, ja, sondern offenbar auch für andere EU-Politiker. Und da wird es einem Angst und Bangen, dass solche Menschen überhaupt was zu sagen haben in unserem in unserer Zeit. Ja. Android wurde explizit ebenfalls genannt somit auch gerügt. Und damit könnte Google Probleme bekommen, offenbar, weil eben die eigenen Dienste wie zum Beispiel Google Mail, Play Store und so weiter nur zusammen lizenziert werden können. Das heißt, entweder möchte man in diesem Google Ökosystem sein, ja, dann muss man eben die Lizenzen kaufen und auch die Bedingungen akzeptieren. Ja, das ist also was bei anderen Firmen wie Apple zum Beispiel obligatorisch ist. Ja, sonst kann man gar nichts machen. Ja. Ich meine, gut, wird ja eh nicht lizenziert, iOS, von daher, stellt sich vielleicht die Frage nicht, aber jetzt aus der Sicht der App-Entwickler beispielsweise, da muss man auch allen möglichen Sachen zustimmen. Und das wird eben Google jetzt vorgeworfen, dass man als Hersteller von Handys, wenn man das Google-System benutzen will oder das Android-System benutzen will, dass man an Google zahlen muss, beziehungsweise dass man die Google-Vereinbarung akzeptieren muss mit den Lizenzen und alle Programme wie eben dann Google Mail, Maps und so weiter nehmen muss und nicht nur einzelne Teile davon. Das ist eigentlich, das sagt einem eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass es so ist. Und in der Android-Szene werden ja auch die Rufe lauter, dass Google auch ein bisschen die Zügel anziehen sollte, ja, damit eben auch, sagen wir mal, so Scharlatane, die leider immer noch im Play Store zu finden sind, ja, dass die eben ihre Apps nicht mehr so einfach unter die Leute bringen können. Es wird besser, ja, ganz klar, es sind schon viele verschwunden davon, aber es muss noch einiges gehen, ja. Aber das alles ist jetzt in Frage gestellt, und überhaupt Android an sich ist in Frage gestellt. Google könnte da große Probleme bekommen, wenn sich da keine Einigung findet. Und das ist einfach unverständlich. Das Business Insider in den USA schreibt bereits, dass Google doch komplett den Open Source Teil einstellen sollte, ja, und Google nur noch proprietär verkaufen sollte. Damit wären alle Probleme beseitigt, denn das macht Apple auch. Ja. Und ich weiß zwar nicht, ob sich Google da drauf einlassen wird, aber dass eben die Lizenzbedingungen geändert werden für die EU, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so vorstellen. Zumindest nicht essentiell geändert wird. Und von daher ist diese ganze Forderung nicht nur sinnlos, sondern sie ist auch eine Anmaßung ohnesgleichen, ja. Die Leute benutzen so Systeme wie Android, weil sie es wollen, nicht weil es keine Alternativen dazu gibt, ja. Es gibt wohl eine Alternative und die ist gar nicht mal so schlecht vertreten insgesamt, ja. Zwar hat Google schon einen riesigen Marktanteil, ja, das muss man ganz klar sagen, aber die Leute können immer noch ganz frei entscheiden. Es ist ja nicht so, dass es das iPhone ja nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt, ja. Und selbst das ganz schwach vertretene Windows Phone kriegt man eigentlich in jedem größeren Elektronikgeschäft, jede Elektronikmarktkette hat mindestens ein Smartphone von Windows auch vorrätig, ja. Die meisten haben einen ganzen Präsenter vorrätig, weil Microsoft da auch sehr aktiv ist, ja. Also von daher ist das überhaupt kein Problem. Die Leute kaufen Android, weil sie es wollen. Und es gibt auch die Hersteller, die eben auch Android benutzen können oder nicht. Ja, es gibt auch noch alternative Systeme, die sind immer wieder gescheitert, weil sie einfach, ich sag's mal klipp und klar, Schrott sind. Ja. Andere werden halt, die wo sehr gut sind, wie zum Beispiel das Sailfish OS, ja, beispielsweise, und auch andere Derivate werden eben da, naja, sagen wir mal, ein bisschen im Hintergrund gelassen, weil eben die Leute das nicht suchen. Ja? Dass die Vorteile eines iPhones oder eines Android-Phones sind halt schon gewaltig, was Apps und so weiter anbetrifft. Aber das ist nicht die Schuld von Google. Ja, der Markt hat sich eben mal so entwickelt. Und überhaupt muss man sagen, Android ist der Motor für Entwicklungen. Die Entwicklung geht rasend schnell und Android hat die ganz schön nach vorne gepusht. Ja. Ohne Android, muss ich ganz klar sagen, wäre auch das iPhone nicht dort, wo es jetzt ist. Ja, mit der Oberfläche, weil die wurde ganz klar so ab iOS 6 wurde da ganz klar ein bisschen abgekupfert von Android. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist ja okay so. Ja. Nur Apple müssen auch im Gegenzug vielleicht das auch andersrum halt mal ein bisschen lockerer sehen. Ja. Nur, darum geht's ja nicht. Sondern es gibt also genug Alternativen für die Leute. Und auch für die Firmen. Amazon hat es zum Beispiel deutlich gezeigt mit dem Fire OS. Amazon hat gesagt, okay, wir nehmen die Lizenz von Google nicht, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht, wir machen was Eigenes, haben den Amazon App Store, haben jetzt das Fire OS, alles wunderbar. Wie kommt man eigentlich auf so dem, da müsste ja eigentlich auch Amazon dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel die Google Apps vorhanden sind, ja, und auch andere Anbieter Zugang haben zu dem App Store, ja. Aber das ist eben halt nicht so, weil das eben Amazon ist. Und genauso ist der Play Store Googles Sache. Und damit kann Google machen, was sie wollen. Die Monopolfrage, das ist wieder was. Da kann man natürlich streiten, ein freiwilliges Monopol, wenn genug Alternativen auf dem Markt ist, ist kein Monopol. Ein Monopol ist, wenn man keine Wahl hat dafür. Die Leute haben eine Wahl, aber sie sagen Schrott zu dem anderen und nehmen Android. So sieht es aus. Das ist die Realität und die muss die EU endlich mal kapieren, diese Realität. Die EU ist nämlich die Bremse für Entwicklung in dem gesamten EU-Raum. Android bringt die Firmen und die Entwicklung nach vorne. Die EU, die ist immer wieder gut dafür, Entwicklungen zu hemmen mit verrückten Gesetzen, ja, unglaublich irrwitzigen bürokratischen Weisen, die verlangt werden von den Firmen. Ja, ich habe auch in der Rios Wochensicht gesagt, Startups in Europa, ja, es gibt einen Grund, warum man die an einer Hand abzählen kann. Ja. Ich glaube, selbst Israel hat mehr erfolgreiche Startups als Europa. Aus einem ganz einfachen Grund, weil dort und in den USA eben die Hürden bei weitem nicht so hoch sind. Und wenn die wenn die EU dafür sorgen will, dass es Konkurrenz zu Google gibt, na, dann muss man Bestimmungen nicht noch aufbauen, nicht noch mehr Bestimmungen aufbauen, wie zum Beispiel das Leistungsschutzrecht, ja, größte Fauxpas überhaupt. Damit ist eine europäische Suchmaschine nicht möglich, nicht mehr machbar. Ja, eine erfolgreiche jedenfalls. Kann man vergessen. Und also nicht mit mehr Gesetze muss da die EU agieren, nicht mehr Verbote, nicht mehr Beschränkungen, sondern weniger Beschränkungen. Die müssen sagen, hier, ne, Start-up-freundlich, jetzt macht erstmal, boom. Ja. Das fängt bei der Gewerbeanmeldung an, ja, und geht bis zur Steuer, die man entrichten muss, wenn man ein bisschen größer ist als Firma. Ja. Es gibt einen Grund, warum es hier wenig Start-ups gibt. Ja. Und dieser Grund heißt EU und nicht Android. Ja. So sieht das aus. Also es ist schon ziemlich frustrierend, was da losgelassen wird. Und deswegen ist auch im offiziellen Google-Blog hier das zu lesen, mit der Überschrift Android has helped create more choice and innovation on mobile than ever before. Ja, und das ist genau das, was ich auch sage. Ohne Android wäre die Entwicklung lange nicht so weit, wie es jetzt ist. Es werden hier auch einige Beispiele gezeigt. Und viele Firmen haben bei Google ein Ökosystem gefunden. Ja, auch europäische Firmen, muss man ganz klar sagen. Und wenn je mehr die EU auch Google beschneidet, desto weniger können zum Beispiel die App-Anbieter, da sind auch einige gute europäische dabei, können damit dann agieren und Geld verdienen. Ja? Wenn dann noch die Konkurrenz ins Rampenlicht gerückt werden soll, ich verstehe das alles nicht. Also irgendwo Jeff Jarvis, ja, von This Week in Google, ein Professor der Universität in New York für Journalismus, der hat klipp und klar gesagt, dass diese Entscheidung eine anti-amerikanische Entscheidung ist. Und ich will gar nicht so weit gehen. Es ist keine anti-amerikanische Entscheidung, denn dann dürfte Microsoft und Konsorten eben nicht dadurch die Nutznießer sein, ja, wenn da auch zum Beispiel in den Suchergebnissen kritisiert wird, dass diese nicht weit genug oben vertreten sind in den Suchergebnissen. Das kommt daher, weil sie keinen haben will. Ja? Deswegen sind die eben auch nicht groß vertreten. Ja? Wenn Leute zig Millionen Mal in der Minute nach Android suchen, ja, und fünfmal nach Windows Phone 8, ja, dann ist ja klar, was in den Suchergebnissen vorne ist. Hm? Aber EU, ne, blind, Scheuklappen weiter voraus. Ja? Also anti-amerikanisch ist es nicht, aber es ist anti-Google. Anti-Google, alle schimpfen auf Google. Es ist halt so richtig schön. Ja, jetzt kann ich die EU mal so richtig austoben, weil auch in der Bevölkerung ja oftmals gegen Google gewettert wird, ohne dass man überhaupt mit der Firma sich auseinandersetzt oder die kennt schon seit Anfang an, wie ich jetzt beispielsweise. Ja, ich kenne die Google-Suchmaschinen beispielsweise von Anfang an. Ja? Und da kann ich also nur sagen, dass es einfach Unwissen ist. Sowohl bei den Google-Hassern als auch bei der EU, die offensichtlich aus Google-Hassern besteht. Zumindest diese maßgebenden Leute. Ja. Es ist schon ziemlich frustrierend und auch für Google ist es ziemlich frustrierend. Und der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht, liebe EU. Ja. In China hat Google sich auch vom Markt zurückgezogen. Das will natürlich Google in Europa nicht, weil Europa ist ein ziemlich großer Markt. Ja. Sehr großer Markt. Aber eins steht fest, bevor Google sein Geschäft in Gefahr begibt, beispielsweise wie auch tatsächlich gefordert wird in der EU durch eine Zerschlagung des Google-Konzerns in einzelne Bereiche, bevor das passiert, da wird sich dann Google eher aus dem europäischen Markt mal zurückziehen. Ja? Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass es so rumläuft. Und dann sage ich auch, gibt so viel Druck von den Leuten, die dann erstmal sehen, oh Gott, kein Google mehr, um Himmels Willen, dann wird so viel Druck geben auf die Regierung, dass dann Google ruckzuck wieder da ist, ja, Und zwar zu den Bedingungen, die Google möchte. Und das ist ja auch nicht schlecht. Also man sollte vielleicht sich mit den Forderungen ein klein wenig zurückhalten, ja, ein klein wenig dämpfen, denn am Schluss wird man den Informationskrieg gegen Google verlieren. Das steht fest, das steht felsenfest. Und dann hat die EU überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu fordern. Ja, weil die Leute werden das verlangen. Ja. So wie in der Türkei auch Twitter und YouTube. Da zeigen die Leute den Stinkefinger der Regierung. Ganz einfach. Es wird weitergehen. Notfalls eben über VPN und DNS, OpenDNS-Server. Es wird gehen. Und wenn sich Google aus Europa zurückzieht, dann kostet das nur bei uns Arbeitsplätze. Die Google-Dienste werden wahrscheinlich über, wie gesagt, also mindestens über VPN erreichbar sein, vielleicht auch so google.com, ja, zack, google.de nicht mehr, ja, so eben wie es auch in China gemacht wurde, da konnte man dann Google noch über Hongkong erreichen. Ja. Und ja, es ist schon dramatisch, was da los ist. Und der Protektionismus der EU trifft mal wieder die Verbraucher, nicht die Firmen. Die Firmen werden dadurch weiter geschädigt. Außer vielleicht so ein paar Lobbyisten, ja, wie was weiß ich hier, die Verlage da bei uns, ja, die werden dann vielleicht etwas mehr von ihrem Schrott verkaufen, den sonst keiner möchte, wenn ein vernünftiger Anbieter auf dem Markt wäre. Ja. Wobei, naja, die Werbemillionen oder die Klickmillionen, die man von Google hat, hat ja der Springer Verlag dann letztendlich auch nicht vermissen wollen. Ja, schließlich hat man ja dann auch widerwillig zugestimmt, dass Google auch die so Snippets veröffentlichen darf, ohne dass die bezahlen dafür. Ja, das Leistungsschutzrecht. Es ist wieder mal typisch. Ja. Da hat man ein Gesetz gemacht und hat dann gemerkt, oh war ja, jetzt muss ich hier mit Einbußen leben, das geht ja nicht. Na gut, dann erlauben wir es trotzdem, aber gleichzeitig noch angestrebt, dass jetzt eben Google die Ergebnisse oder Axel Springer News in Google News veröffentlichen muss, aber trotzdem zahlen muss. Ja. Also am besten, du musst den Schrott, den ich verbreite, den Leuten nahebringen und dafür musst du auch noch zahlen. Ja. Hirnrissig, schizophren, ich weiß nicht, was da der Ausdruck, der passende dafür ist. Auf jeden Fall, eines ist sicher, es ist nicht zukunftssicher. Ja, und das werden dann auch die europäischen Firmen noch drastisch merken, falls der schlimmste Fall passieren soll. Ansonsten wird sich vermutlich jetzt wieder geeinigt werden. Ich weiß nicht genau, was die EU will. Ein Kniefall von Google oder weiß nicht, vielleicht mehr europäische Firmen in ganz oben die Suchergebnisse. Ja, wobei, was sollen da drin sein? Also dieser ist einige der wenigen Firmen, die jetzt in einem kleinen Bereich Google Konkurrenz machen könnte in Europa. Ja, bei Google Music All Access, da ist dieser meiner Meinung nach weit vorne. Aber was machen denn die Medien in der EU, vor allem in Deutschland? Ja, schreiben die über Deezer? Nö, die schreiben lieber über iTunes. Ja, das ist auch in den USA, das ist auch von Apple. Ja, ganz einfach. Das bringt Europa gar nichts. Ja, und aber die europäische Firmen, darüber wird ja überhaupt nicht geschrieben, selbst wenn sie gut sind. Ja, viel gebe ich zu, viel gute Firmen in Europa in dem Bereich gibt's nicht. Ja, wo die mal wirklich was Innovatives bringen. Ja. Und wenn da mal was gebracht wird, ja, soll doch mal eine Konkurrenz zu Google Docs machen, ne? Aber nee, dann wird's bei uns eben für euer Business-Kunden, ja, so richtig spießig, da sieht man schon die Entwickler mit der Krawatte vom Rechner hocken, ja, da kann ich nur dreimal lachen und das war's dann mit dem Markt. So gewinnt man keinen Markt, ja, die coolen Leute gehen dann zu Google Docs, ganz einfach. Ja, weil die dann nämlich auch für Privatleute ganz normal abrufbar sind und nicht hier auf überzogen Business, ja. Da könnte ich wieder ausfallen werden. Pfeif auf Business. Ja? Ich will coole Apps, coole Dienste haben, die für alle geeignet sind. Ob privat oder firmenmäßig. Für Firmen kann man sich ja noch umgestalten, ja, aber erfolgreich wird eine Firma nur mit den Privatkunden. Ansonsten können sie sich die 90.000 Businesskunden, können sie den hinten reinkriechen, ja, und da den 90.000 User-Markt, was weiß ich, angehen, ja, und vielleicht da ein paar Mark rausholen oder ein paar Euro Und Google macht dann die restlichen, was weiß ich, hat dann als restliche 70 Millionen potenzielle Kunden, ja, die eben unsere Firmen dann nicht haben. Ja, Business, Business, Business. Ja, sonst was. Ja, da, also, ne, ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat, ja, EU gegen Google ist offiziell eingeleitet, diese offizielle Rüge ebnet also auch den Weg gegen Gerichtsverhandlungen gegen Google in Milliardenhöhe. Ob es soweit kommt, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Man wird sich sicherlich irgendwann einigen können. Am Schluss wird die EU als Idiot dastehen, das steht fest. In der restlichen Welt steht die EU bereits schon als Idiot da nach diesen Vorgängen. Ja, da hört man sich nur mal an, um bei This Week in Google zu bleiben, was da die Leute da einstimmig über dieses Vorgehen der EU sagen. Wir machen uns zum Affen. Ja, oder beziehungsweise die EU-Politiker machen uns zum Affen. Und das wird auch dem Wirtschaftsstandort Europa, ja, und vor allem in diesen neuen Medien, wird es nicht helfen. Im Gegenteil, es wird genau das Gegenteil bewirken, denn der Markt wendet sich von solchen Märkten, die einen solchen Protektionismus an den Tag legen, wenden die sich ab. Ja, die nächsten Millionen oder Milliarden von Google werden sicherlich in ein Projekt investiert, das sich auf die USA konzentriert. Ja. Und ich wundere mich ja immer, warum Google nicht die Dienste nicht zeitgleich mit der EU rausbringt. Naja, also dass dann zumindest der Frustfaktor hoch ist, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Da macht man lieber erstmal was für die USA, dann gibt es weniger Probleme, dann verdienen die erstmal Geld damit und es wird erstmal bekannt, ja, und dann kann man mal gucken, was es mit der schwierigen EU auf sich hat. Ne. Schade, schade, schade. Gut, dann komme ich jetzt mal zu den News. Ich habe schon wieder viel zu lange darüber gelabert, weil ich habe ja schon vieles darüber, wie gesagt, in der Rios Wochensicht gemeint. Aber in den News gibt's was Kurioses. Um mal zu zeigen, dass nicht nur vernünftige Sachen aus den USA kommen, sondern auch sinnlose. Ja, ich weiß, dann ist die Firma vielleicht doch angesiedelt in der EU, ich weiß nicht. Nein, ich glaube, das ist nur Ur-US-Firma, ja. Und zwar Duracell. Duracell bringt ein Wireless Charging Ring. Ja, das kann ich schon fast gar nicht vorstellen, ja. Ist das vielleicht ein verspäteter April-Scherz, ich weiß nicht. Ein Wireless Charging Ring für Smartphones, um jedes Smartphone mit Micro-USB-Anschluss Wireless Charging fähig zu machen. Ja, anscheinend geht's gar nicht mehr so bei diesem Wireless Charging, wo ich ja kein Fan davon bin, wie ihr vielleicht wisst, geht's ja gar nicht mehr drum, dass es sinnvoll ist, sondern nur noch, dass man es eben wireless aufladen kann. Ja, irgendwie. Also ich meine, ich selbst habe immer gesagt, wo ist der Sinn, außer vielleicht in einem Auto mit der Halterung, dass da dann fest verbaut ein Kabel ist, dass man nicht immer im Auto das Kabel rein und rausstecken muss, ja. Gut, aber daheim, hallo, da ist ein Netzteil, das ist dann mit dem Wireless Charger verbunden, also mit Kabel, und ich lege dann das Handy auf den Wireless Charger drauf. Und ich lege das Handy auf den Tisch und nehme das Kabel, das normal im Wireless Charger steckt, und steck's ins Handy. Was ist denn da dran schlimm? Also ich kapiere es nicht, das habe ich noch nie kapiert. Ja, okay, gut. Das hat vielleicht was mit Style zu tun, ja. Die IKEA-Möbel lasse ich mir auch gefallen mit dieser integrierten Ladenfunktion, ja, da macht es auch vielleicht noch Sinn. Ja. Aber das hier, das sprengt den Rahmen. Ja. Also das ist so ein kleiner Ring, den steckt man in den Micro-USB-Port, und dann kann man diesen Ring auf den Wireless Charger legen. Ja, genau. Also, das muss man sich vorstellen. Man nimmt dann das Handy, steckt an den USB-Port, ja, diesen Ring rein, ja, weil der ist so groß, dass man damit das Handy natürlich nicht transportieren kann, ja. Der wird abbrechen oder so. Und legt dann das Teil auf den Wireless Charger. Also, ich glaube, wie gesagt, das ist vielleicht doch nur ein April-Scherz. Ja? Ich kann es fast nicht glauben. Ja? Also wenn das hier der Wahrheit entspricht, dann möchte ich ganz einfach mal sagen, das ist absurd, ja? Das ist verrückt, sowas. Und sowas macht man doch nur, um zu zeigen, dass es geht. Ja? Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Naja, okay, wie auch immer, ja, ihr könnt selbst hier entscheiden mal, ob das echt ist oder nicht, ja. Das Ganze wird auch noch als Powermat verkauft. Hier sehe ich das gerade so mal. Ja, doch, 100, ja, doch, Duracell Powermat, das Teil ist echt, ist unfassbar. Das ist so blödsinnig. Also, ich kann es gar nicht fassen. Unglaublich. Unglaublich. Naja, also, Müll kommt nicht nur aus Europa, sondern auch manchmal aus den USA. Genau. Neues High-End-Phone, Huawei P8, das ist alles andere als Müll, ja. Das zeigen nämlich jetzt die Daten. Vorgestellt wurde es jetzt offiziell in London bei einem Event. Und es zieht einem die Schuhe aus, ganz klar. Das Huawei P8 hat also ein 5,2 Zoll Display, 424 ppi dürfte ausreichend sein, eine High Silicon Kirin 930 8-Core 64-Bit CPU, ja, mit 2,0 GHz. Wahnsinn! Irre. Android 5.0 Lollipop ist an Bord, natürlich. Ja, so soll das sein. Storage 16 GB on board, 3 GB Hauptspeicher. Da ist wieder eine Sache. Also 1 GB mehr könnte es sein für einen 64-Bit. Also richtig ausnutzen kann man die 64-Bit nicht. Ich sag's immer wieder dazu. Vielleicht lernen es nochmal die Firmen, vielleicht hört's mal jemand. 3 GB bei 16-Bit, sinnlos. Boom. So, also egal. Vergessen wir das. 13-Megapixel-Kamera hinten, 8-Megapixel-Kamera vorne. Das dürfte die Selfie-Freunde besonders freuen. Richtige 8-Megapixel. Da kann man auch mal eine Gruppenaufnahme machen mit der Front-Facing-Kamera. Ja, nicht schlecht. Und 144 Gramm. Ist damit auch gar nicht so schwer. 2680 mAh Akku dürfte für die Displaygröße auch ausreichend sein. Alle normalen Sensoren vorhanden, so wie es sein soll. Micro-USB-Anschluss, klar. Und nun ja, jetzt sind die Daten im Prinzip, wenn man die jetzt mal so sieht, okay, ja, haut einem nicht von den Socken, bis eben auf dieses CPU, die ist der Hammer. Und insgesamt gesehen, das Gerät, das könnt ihr euch doch mal angucken in den Fotos, sieht auch phänomenal aus. Aber das ist noch nicht alles. Ja. Das Huawei P8 Max, ja, das hat 6,8 Zoll reines Vergnügen. Also, die technischen Daten sind da auch interessant. Also so wie bei den anderen, aber mit 4360 mAh Akku hat es da schon mehr Power unter der Haube, da hat man halt auch Platz gehabt für den größeren Akku. Ja. 2 Tage ist es mit einem Aufladen zu benutzen. Das ist auch nicht schlecht. Und die Größe ist genau richtig für mich. 6,8 Zoll. Yay! So soll das sein für mich. Ja. Für 579 € und 679 € für die Premium-Version kriegt man immerhin ein Dual-SIM auch noch. Von daher dürfte man auch gespannt sein. Übrigens auf den Preis vom normalen P8, also von einem kleineren P8. Wie da der Preis sein wird, leider finde ich da jetzt noch nichts dazu genau. Ich muss nochmal gucken, vielleicht gab es dann noch ein bisschen mehr. Ja, da ist noch was. Genau, also 16 GB Speicher. Ist mit MicroSD-Card erweiterbar bis zu 128 GB. Also geht MicroSD-Card rein, sehr schön. Und natürlich das Lollipop ist geskinnt mit der EMUI 3.1 Software. Sieht ungefähr so aus wie auf dem Ascend Mate 7. Ja. Und das Gerät soll 499 € kosten, als Premium-Version 599. Und das ist ja schon mal gut. Übrigens wird das Gerät hier auch bei uns verfügbar sein und in den USA erstmal nicht starten. Ha! Es geht auch andersrum, ja? China mag uns. China mag uns. Ja? Also, das Aussehen gefällt mir eigentlich recht gut von dem Teil, bis auf die Front, ja, genau. Also so, die Rückseite sieht wirklich schön aus, die Front ist ein schwarzer Klotz, ja. Es ist recht dünn, und die abgerundeten Ecken, naja, okay. Also wer iPhone mag, der mag das sicherlich auch. Da ich es nicht so mag vom Design her, bin ich schon ein bisschen skeptisch. Ja. Zumindest was, wie gesagt, die Vorderseite angeht. Gut, was gibt's noch dazu zu sagen? Nee. Gut, also ich werde auf jeden Fall vor allem auf das P8 Max sicherlich nochmal zurückkommen in einer der nächsten Sendungen, wenn da noch mehr bekannt ist darüber. Das wird sicherlich noch sehr interessant, aber gerade beim P8 Max muss ich auch gerade mal noch schauen. Nein, da gibt es noch nichts Neues. Okay, gut. Also, wie gesagt, ich werde nächste Woche auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. Eine klasse Funktion gab es übrigens jetzt für den Chrome-Browser und der Android. Da gibt es nämlich jetzt eine Funktion, wo man sich über Webseiten informieren lassen kann, wenn diese geändert werden. Während es für manche große Portale, wie zum Beispiel Android Central oder so, sinnlos ist, ja, weil dann nämlich hier alle 5 Minuten dann eine Benachrichtigung kommt, ja, ungelogen, ist es für andere Seiten, die eben nicht ganz so weit oder nicht ganz so häufig geupdatet werden oder spezielle Elemente im Internet, wie zum Beispiel Bilder, ja, also ich denke da zum Beispiel an so an sich diese einbindbaren Bilder, die sich verändern, ja, wie zum Beispiel so Counter etc., ja, möchte es jetzt nicht näher eingehen. Also da hat man jede Menge vernünftige Anwendungen dafür bei diesen Bildern. Aber auch eben so bei Seiten, die eben nicht so häufig geupdatet werden, da kann man sich sofort dann benachrichtigen lassen, sobald die Seite geändert wird. Nicht schlecht auch, ne? Das ist die Funktion jetzt, die in der neuesten Chrome-Version mit drin ist, im neuesten Update, also lohnt sich da. Ich finde die Funktion klasse eigentlich für ein Mobile-Gerät. Eine Handschrifteingabe von Google ist jetzt auch im Play Store. Da kann man tatsächlich mit der Hand schreiben oder mit einem Stylus oder ähnliches, ja, geht auch der Finger. Und dann setzt diese Handwriting-App, die als Tastatur eingebunden wird, also eine richtige Tastatur, wird dann eben erkannt und eingefügt in die entsprechende Stelle. Und sogar Emojis kann man zeichnen. Ja, also einen lachenden Smiley macht man einfach nur einen lachenden Smiley, ja, zeichnet es, zack, geht vielleicht sogar schneller, als das in der Liste rauszusuchen. Manchmal. Ja. Oder ein trauriger Smiley, ja. Wie es dann mit den komplizierteren Smileys ausgeht, zum Beispiel, ich will den lachenden Smiley mit den roten Backen. Ja, wie so ein Death Set zeichnen. Na gut, aber auf jeden Fall denke ich, wird es auch seine Verwendung finden. Ist jetzt kostenlos verfügbar für alle Handys ab Version 4.0.3 Android. Und das ist ja schon mal was. Ja. Übrigens auch 82 Sprachen werden unterstützt von dieser Handwriting Erweiterung. Ja. Nicht schlecht. Find My Phone. Tja, gib das mal in der offiziellen Google-Suche an. Ja, zumindest auf google.com, weiß nicht, ob das auf google.de auch schon funktioniert. Einfach Find My Phone eingeben und dann wird euer Handy getrackt. Ja, zumindest wenn ihr dann diese Funktion auch aktiviert habt, beziehungsweise hier euch nochmal neu einloggt. Das ist nämlich aus Sicherheitsgründen erforderlich, finde ich auch ganz vernünftig. Und dann kann festgestellt werden, wo euer Handy ist. Also wenn es abhanden gekommen ist, kann man das machen und zwar direkt über die Google-Suche. Da muss man nicht in den Device Manager reingehen, umständlich einfach Find My Phone und fertig. Und wenn man es mal wieder verlegt hat, ja, Achtung, jetzt kommt der Clou, ihr habt es jetzt daheim verlegt, klar, natürlich zeigt einem dann die Suche, dass es irgendwo in der Nähe von euch ist. Ja, meistens ja, kann man es relativ gut bestimmen, aber natürlich nicht in einer Wohnung. Ja, also das könnte genauso gut bei, was weiß ich, ein Haus, 2 Häuser weiter liegen. Ja. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man das Telefon klingeln lassen. ebenfalls aus der Websuche heraus. Find my phone, dann auf Klingeln drücken und dann dauert es einen kleinen Moment, ja. Und dann fängt das Telefon an zu klingeln und ihr könnt suchen, ja. Tatsache. Ich find's ehrlich gesagt der Hammer, dass man das jetzt aus der Suche heraus machen kann. Aber ich höre schon wieder ein paar jammern, so, Mimmelswillen, oh, mein Handy, jetzt kann ich überall getrackt werden. Nein, ihr müsst einmal die Google Location History eingeschaltet haben und ihr müsst da auch nochmal zustimmen. Und erst dann, also mit der Android Device Manager, da müsst ihr schon zugestimmt haben, damit das überhaupt funktioniert. Ein neues Spiel wird herauskommen zum Film Pixels. Das Pixels Mobile Game wird von Bandai Namco vertrieben und erscheint wohl demnächst im Play Store. Es ist schon angekündigt. Und dieses Spiel beinhaltet tatsächlich mehrere Charaktere wie Pac-Man, Q-Bert und Frogger, die alle zusammen in einem Spiel sind. Wie hammerhart ist denn das? Irre, oder? Ein Gathering der entsprechend kultigen Chars aus Videospielen in einem Film, der sicherlich auch bei vielen zu einem Kultfilm werden wird. Ja? Zumindest mal, wenn man so das Mädel sieht, das da mitmacht in einem Film, wird es sowieso Kultfilm. Ja? Adam Sandler macht ebenfalls mit. Ne? Das auch bei den Mädels dann zum Kultfilm wird, ja. Also Pixels wird interessant und natürlich vor allem als Spiel. Ja. Also haltet die Augen offen, die Ohren hier beim Podcast, beim Netcast, Entschuldigung, und ich werde es dann auf jeden Fall ausgiebig testen. Ja. Egal was es kostet. Das ist also Pac-Man, Q-Bert und Frogger in einem Spiel. Wie heißt es so schön? Shut up and take my money. Update! Google Plus lässt die Communities neu erstrahlen in der App. Sieht jetzt richtig gut aus. Ja, die Communities sind ja in der Google App so ein bisschen untergegangen, finde ich. Das neue Redesign finde ich ganz, ganz toll und verschönert jede Community, ohne dass derjenige was machen muss. Ja, das gilt auch für die Uncast Community. Ja, wenn ihr die also vom Mobilgerät aufruft, dann habt ihr hier dieses schöne neue Design und ich finde das richtig gut gelungen. Vielleicht am Anfang noch etwas ungewohnt, dass, so man erschrickt erstmal so, wenn man das vorher, also wenn man das nicht erwartet hat, ja, dann kann man leicht mal erschrecken. Aber ich finde, man gewöhnt sich schnell dran, weil eben das Design ganz, ganz toll ist. Wie gesagt, gilt nur für die Google Plus App. Android Wear bringt ebenfalls interessante neue Funktionen, neue Features in der neuen Version, die es da bald dann geben wird. Ja, also bald ist relativ, ich weiß nicht genau, wann das bald ist. Ja. Hört sich aber an, als ob es nicht mehr so lange dauert. Und in dieser neuen Version, ja, werden verschiedene Hands-Free-Bedienungen eingeführt, wie zum Beispiel das, den Arm schütteln, ja, für so die nächste Karte anzuzeigen in diesem Stream, den man da hat auf Android Wear. Und auch GPS und Wi-Fi Support, je nachdem natürlich, wie es die Uhr dann eben auch unterstützt. Ja. Das ist auch neu. Und Always On Screen und Always On Apps. Auch das ist sehr interessant. Ob das groß Nutzen bringt, wird man zeigen. Wird sich zeigen, denn das wird auch bedeuten, dass einige Smartwatches hier dann nach ein paar Stunden leer sind. Ja, also ich glaube nicht, dass das für alle Smartwatches gut geeignet ist. Da finde ich denn eigentlich den Weg von der Pebble besser, von der Pebble Time. Die ist nämlich immer always on und hält trotzdem eine Woche und länger. Mein Rekord waren 10 Tage übrigens. Also always on screen, eine neue Funktion. Und das habe ich noch nicht so ganz kapiert, aber scheint wohl möglich zu sein. Draw Emojis. Um eben auf Nachrichten zu antworten, finde ich sehr, sehr gut. die Idee, und da schließt sich auch wieder der Kreis, eine Handwriting-App, ja, und Draw Emojis, mal sehen, wie lange das noch dauert, wie sie ja auch Text dann, ne, und so weiter, oder geht das schon, ich weiß gar nicht, hab keine Android-Ware. Also Draw Emojis wird auf jeden Fall gehen, das heißt, wenn jemand dann eine Nachricht schickt und man findet die total Mist, die Nachricht, na, dann kann man das gleich per Smiley dann mal machen, ob man hier dann auch diesen Kackhaufen zeichnen kann, das weiß ich nicht. Also in den offiziellen Google-Emojis gibt es übrigens diesen Kackhaufen, der dampft noch und so. Ja. Ziemlich, ja, sinnbildlich. Ja, und was haben wir noch? Ja, das Sony Xperia Z4 ist offiziell vorgestellt worden. Hier warten auch einige Leute drauf, denke ich. 5,2 Zoll Triluminous. Hört sich an wie von Harry Potter. Display mit 1920x1080 Bildpunkte Auflösung, also Full HD. Ein Qualcomm Snapdragon 810 Octa-Core Prozessor mit 4 Kernen, 2 GHz. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen hinter dem Huawei zurück dann. Ja. 3 GB RAM, auch da schenken die sich nichts, ja, also beim Huawei und beim Sony sinnlos. 32 GB interner Speicher ist allerdings schon das Doppelte, was standardmäßig dabei ist. 20,7 Megapixel Kamera hinten, ja, ihr habt richtig gehört, 5 Megapixel Kamera Frontfacing. Micro SD Karte kann auch eingesteckt werden bis 128 GB. Und Bluetooth 4.1 natürlich vorhanden. Der Akku ist mit 2930 mAh auch recht gut bestückt für ein 5,2 Zoll Display und ist wasserdicht und staubgeschützt nach XPX58 bzw. IP6X und auch ohne Kappe auf dem Micro-USB-Port. Genau. Cool, ne? So sieht das aus. Also da darf man wieder einiges erwarten. Es ist ganz sang- und klanglos übrigens gestartet. Das ist ein schlechtes Zeichen, finde ich. Übrigens, um es mal klipp und klar zu sagen, das Huawei sieht, wenn ich mir das angucke, eigentlich exakt so aus wie das Sony, bis auf die Vorderseite. Ja, da ist das Logo noch drin und die Öffnungen sind da anders. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, das ist wie der Sony, abgerundete Ecken und tja. Na gut, okay, also das Design vom Sony ist auch so ein Knackpunkt, aber gut. Auf jeden Fall, wenn die einige Probleme mit den Displays noch hinkriegen fürs Z4, dann wird es sicher ein sehr, sehr gutes Gerät, das man durchaus mal in die engere Wahl nehmen kann. So, und zu guter Letzt für die Newsmeldung, das OnePlus One ist jetzt endlich offiziell verfügbar. Genau, könnt ihr also jetzt kaufen. Ja, jetzt erst offiziell verfügbar, denn dieses blödsinnige Invite-System ist bei mir nicht offiziell verfügbar. Jetzt könnt ihr es ohne Invite-System kaufen, einfach so, ja, immer. Und jetzt ist es offiziell jetzt herausgekommen. Ja, jetzt sind wahrscheinlich die Preise günstig genug von den Komponenten, dass es auch zu dem Preis ohne großen Verlust verkauft werden kann in höheren Stückzahlen. Ja. Und jopp, ja, so sieht es aus. Wie ich vermutet habe, jetzt kommt auch das OnePlus 2 wohl bald. Tja, na. Aber wer es noch haben will, jetzt ist die Zeit. So, und jetzt zu den Community-Sachen. Hearthstone, oh, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll, ja, ist jetzt verfügbar für Smartphones. Der Alexander hat einen ausführlichen Artikel in die Community gesetzt, darüber. Ich gehe mal zu dem Teil hier, wo es um die App direkt geht, genau. Aber nun zur App. Gut finde ich, dass die Handy-Version alle Features der PC-Version enthält und so insofern nicht abgespeckt wurde. Das ist also so ein Kartenspiel, ja, von Blizzard übrigens. Ein Sammelkartenspiel. Und wenn das Handy leistungsstark genug ist, lässt es sich auch gut spielen. Allerdings sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht gefallen. Blizzard hat zuerst eine iPad-Version herausgebracht und erst Monate später eine Android-Tablet-Version. Ja, ziemlich heftig, Stinkefinger an Blizzard deswegen. Die Smartphone-Version, also die Anmerkung war von mir, ja, nicht, dass ihr denkt, Alexander würde sich so ausdrücken, ja, ich drücke mich so aus, ja. Die Smartphone-Version kam dann nochmal Monate später, weil nun geklärt werden musste, wie man die vielen Karten sinnvoll auf einem kleineren Display anzeigen soll. Das Spiel ist relativ groß. 1,63 Gigabyte verbraucht es bei mir für ein Kartenspiel ohne anspruchsvolle 3D-Grafiken. Finde ich da schon recht viel. Lange Ladezeit beim Start, sehr leistungshungrig, auf einem 2,5 Jahre alten Tablet ruckelt es sehr stark, was ich bei so einem Spiel nicht ganz nachvollziehen kann. Es ist auch nur ein Kartenspiel, zugegebenermaßen mit ein paar grafischen Effekten. Die letzten drei Punkte lassen mich vermuten, dass das Spiel nicht nativ für Android neu entwickelt wurde, sondern eher in einer Art Emulator läuft, was ich ziemlich unsauber finde. Ja, da ist da Blizzard nicht die Einzigen, die das machen. Das finde ich unmöglich. Und sowas sollte eigentlich auch nicht unterstützt werden. Ja, immerhin kann man die 1,63 Gigabyte, was meiner Meinung nach auch zeigt, dass die Programmierung hier in keinster Weise optimiert wurde. Immerhin kann man die noch auf die SD-Karte verschieben, was so mancher Anbieter, da habe ich diese Woche über ziemlich damit zu kämpfen gehabt, ja. Mit solchen Apps, die mir bei mir sofort wieder gelöscht werden, wenn sie sich nicht auf SD-Karte verschieben lassen. Ja. Aber immerhin kann man das machen und da bleibt noch ein bisschen was dann vom Speicher übrig. Ja. Ansonsten ist es schon ziemlich heftig. Ja. Ja, also vielen Dank, Alexander, für diesen Hinweis für Hearthstone. Ich sag einfach mal Hearthstone. Ich weiß nicht genau, wie ich das sonst aussprechen soll, ja. Ohne mir die Zunge zu verknüppeln. Ja. der Matt Spike schreibt über Snapseed, dass es das jetzt gibt, ganz genau. Ach, das habe ich gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht danach geguckt. Weil ich denke, dass Snapseed immer noch rudimentär die Funktion hat, die in Google Plus Fotos auch integriert sind. Ja, ein paar neue Effekte soll es da wohl jetzt geben. Wie gesagt, ich kann noch nicht viel dazu sagen. Auf jeden Fall schreibt damit Spike, wow, Snapseed ist richtig gut geworden. Man muss zwar zuerst mal schauen, wie es geht, aber dann hat alles, was ich für die Bildbearbeitung auf dem Handy brauche. Sehr schön. Also wie gesagt, die Screenshots, die hier auf dieser Google Play-Seite zu finden sind, die sind ja eigentlich nur minimal mehr als an wichtigen Funktionen, sage ich mal, als jetzt hier Google Plus Fotos schon mit drin hat. Ne? Weiß nicht, ob ich dafür wieder Speicher verschwenden soll. Ja, also hier diese Transform-Funktion, die kann, die sieht ziemlich gut aus, finde ich. Sicherlich, man kann die Effekte, die man bei Google Plus Fotos noch hat, offenbar auch ein bisschen gezielter und genauer noch machen, aber ich weiß nicht genau. Aber schaut es euch mal an, dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob euch das wert ist. Gibt's jedenfalls im Play Store kostenlos, Snapseed 2.0. Le TV Smartphone Reihe. Ich sag's das jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, ob das so richtig ausgesprochen wird. Der Ewald schreibt, das Lemax wäre doch was für die Schrio, oder? Mhm. Yep. Ich kann das eigentlich nur bestätigen. Das hört sich recht gut an, wenn die Firma das auch hält, was die technischen Daten da versprechen dabei. Weil ich habe schlechte Erfahrung gemacht mit diesen unbekannten Marken, sag ich mal. Ja, also wenn das nicht Sony, Samsung, Huawei, LG oder so ist, dann bin ich grundsätzlich ein bisschen skeptisch, vielleicht zu Unrecht, aber wie gesagt, ich habe halt da ein paar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Vor allem, wenn es dann um Updates geht, da ist man komplett auf dem Schlauch. Und es ist nicht selten, dass so kleine Firmen das Gerät rausbringen und sich dann überhaupt nicht mehr drum kümmern, weil sie schon die nächsten Geräte produzieren. Und damit meine ich sogar noch schlimmer als jetzt Sony und Konsorten. Ja, die tun sich wenigstens noch so ein paar Monate drum kümmern. Ja. Naja. Also auf jeden Fall das Lemax, das gibt's übrigens auch in kleinerer Version, also um es gleich vorneweg zu sagen, für die Leute, die etwas kleinere Handys wollen, ab 5,5 Zoll ja, gibt's die Le TV. Und das Lemax gibt's mit 6,3 Zoll Display mit 1560x1440 Pixeln, also noch über Full HD. Qualcomm Snapdragon 810 64-Bit-Prozessor mit 8 Kernen, ja, maximal 2 GHz, eine Adreno 430 GPU, das hört sich auch okay an. Und Le TV macht's richtig, 4 GB RAM Hauptspeicher, so soll das sein. Damit kann man auch den 64-Bit-Prozessor ausnutzen. Dann gibt es eine Version 32 bzw. 64 GB interner Speicher, Android 5.0 mit EUI-Oberfläche, also dieselbe, die auch welches benutzt? Huawei, glaube ich, genau. Und eine 21-Megapixel-Kamera hinten mit optischem Bildstabilisator und eine 4-Megapixel Ultrapixel-Kamera vorne. Hallo! Nanu, HTC-Technologie und Huawei-Oberfläche. Uiuiui, nicht schlecht hört sich das an. 3400 mAh Akku, das braucht man dann wahrscheinlich auch für einen großen Display. USB-C-Anschluss. Ihr habt richtig gehört, ein USB-C-Anschluss ist da dran. Ein Adapter gibt's dafür, um auch Micro-USB-Kabel anzuschließen. Dual-SIM und ein Fingerscanner. Gut, den kann man ja abkleben. Und sogenanntes Lehi-Fi-Audio. Preis noch offen. Was soll denn das heißen, Preis noch offen? Ich dreh durch, ja. Es ist ja so, nebenbei ist das ja gar nicht so unrelevant, ja. Also das 5,5 Zoll, das kleinste, gibt's ab $257, nein, $240 mit 16 GB, genau, und das zweitgrößte mit dem gleichen Prozessor und anderen gleichen technischen Daten, bis auf den Akku und das Display, wie bei dem LeMax, kommt auf etwa oder auf $400 für die 32 GB Version, 435 für die 64 GB Version. Also schätze ich mal, dass es so um die $500 kosten wird, dieses Max. Aber das ist nur geraten jetzt. Ja. Gut, nicht schlecht. Danke, Ewald. Das könnte ein Kandidat werden, ja, wenn es vom Preis her stimmt. Und ja, ich denke mal, das könnte doch interessant werden. Ja. Gut, der Christian fragt übrigens hier noch zu dem LED-TV. Da kann man nur hoffen, dass sie in Deutschland erreichen und der Preis möglichst halbwegs leicht bleibt. Also ohne jetzt hundertprozentig sicher zu sein, ich glaube, LED-TV ist ein deutscher Hersteller, wenn ich das richtig weiß. Ja. Gut, dann gibt's noch etwas per Mail vom Matt Spike Augenblick. Da habe ich erstmal noch zu CyanogenMod. Zur Not könnte ich auch darauf verzichten, bin nur halt an der Vielfalt der Einstellungsmöglichkeiten und Oberfläche gewöhnt. Aber solange ich Root-Rechte auf dem Handy habe, kann das alles mit Exposed gemacht werden. Ja. Also ich denke, die Alternative zu CM, zum Beispiel wenn man OnePlus hat, ist eigentlich mit OxygenOS sicherlich vorhanden. Ja, Moment, dann genau, die Anti-App der Woche. Ja, bist du bereit für die Kfz-Versicherung der Zukunft? Ich bin es definitiv nicht. Es gibt tatsächlich zwei Google Play Apps, ja, von Firmen, die ich jetzt lieber nicht nennen möchte, weil das einfach, da möchte ich noch keine Werbung dafür machen, ne? Obwohl ich weiß nicht, ob das überhaupt Werbung wäre, wenn ich das wenn ich das da mache. Moment, wo habe ich es jetzt? Ja. Genau hier. Und zwar damit kann man sparen. Ja, und zwar kann man die eigene Fahrleistung messen und auswerten. Ja, und es verbindet sich also per Bluetooth mit dem Auto und je nachdem, wie man dann fährt, verändert es die Versicherung dann. Ja, das heißt, wenn ihr also zu viel fährt, dann erkennt es die App und dann wird eure Versicherung teurer. Ja, im Umkehrschluss. Na, schlimm, ne? Ja, und das gibt's gleich zweimal von zwei Versicherungen. Also ja, das wird noch interessant. Demnächst gibt's noch die Gesundheits-App. Na, da ist man dann verpflichtet, sich jeden Tag einmal den Finger zu stechen, Blut in den Sensor zu geben, ja, und dann je nachdem, was da in dem Blut ist, wird dann die Krankenversicherung teurer oder billiger. Ja, das wird vielleicht noch kommen. Passt mal auf. Also Katastrophe und nein, nicht benutzen, boykottieren und alles Mögliche. Ja, und dann noch zu den Messengern. Da schreibt der Matt Spike: Messenger alle nutzen WhatsApp, fast alle meine Bekannten setzen auch auf WhatsApp. Ist ja auch kein Wunder, wenn es alle nutzen. Nutzt man ihn nicht, ist man außen vor und bekommt den neuesten Scheiß nicht mit. Na, das ist doch, kurze Anmerkung von mir, das ist doch super. Das ist doch gut, ja? Wer will schon Leute, die WhatsApp nutzen, von denen gestört werden? Das gibt's doch gar nicht, ja? Vergessen, ja? Löschen, löschen, löschen. Bei der Installation wird alles abgehakt, wenn nur einer mal, was? Wenn nur einer mal die AGBs lesen würde. Da steht alles drin, was man WhatsApp erlaubt und wie die Daten verwertet werden. Was da alles abgesegnet ist, manch einer würde dann wohl auf die Installation verzichten. Das gleiche über Facebook, aber die Angst, was zu verpassen, ist wohl größer als die Bedenken wegen der Daten. Na, das Glück, was zu verpassen, ja, da hat man wenigstens mal seine Ruhe. Also, wirklich. Nutze Facebook und WhatsApp nicht, aber meine Daten haben die trotzdem. Achso, Entschuldigung, nutze Facebook und WhatsApp nicht, aber meine Daten, ich war eben schon schockiert, haben die trotzdem, da die ja in den Telefonbüchern meiner Bekannten stehen und diese sind halt bei WhatsApp. Ja, stimmt. Traurig, dass das Facebook-Universum mit WhatsApp, Instagram und was noch alles dazugehört, von den Facebook-Usern dürfte sich eigentlich keiner über die Vorratsdatenspeicherung beschweren. Facebook sagt zwar, dass die Daten nicht verknüpft werden, aber wer sagt denn, dass es nicht zukünftig tun, um den Gewinn zu maximieren? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung müsste man da nicht woanders anfangen als bei den Messengern. Was ist mit den ganzen anderen Daten wie Bewegungsdaten, Suchanfragen und so weiter? Hab mich mittlerweile damit abgefunden, dass ein Teil meiner Daten gespeichert wird und das halt Teil eines Deals ist, den man mit dem Wahl des Betriebssystems eingeht. Hab mich auf Google festgelegt und versuche mich auf die Apps von Google zu beschränken und nicht nur andere Anbieter wie Microsoft zu installieren. Google freut sich natürlich, wenn iOS-Nutzer Google-Dienste auf dem iPhone nutzen. Natürlich kann man jetzt anfangen, die Apps mit Firewalls und sonstigen Apps rechts schon entziehen, aber dann laufen sie meist nicht mehr richtig. Habe in den Google-Einstellungen zumindest alles deaktiviert, was soweit geht. Standard ist ja hier alles aktiviert und wird in die Cloud gepusht. So genug, möchte ja noch ein bisschen Spaß mit meinem Handy haben. Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich so Teil des Deals mit dem Betriebssystem der Wahl, auf, klar, natürlich, ja. Es ist aber auch so, ich weiß nicht genau, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, muss ich sagen, die Bewegungsdaten, Suchanfragen und so weiter, also zumindest mal für die Bewegungsdaten gibt es eine Möglichkeit, GPS ausschalten, dann hat man nur noch recht ungenaue Bewegungsdaten über die Telefonzellen. Zumindest mal die Regierungsstellen. Auch hier die Daten, die da verarbeitet werden, wenn die bei Google verarbeitet werden, dann ist ja das wirklich die Firma, die man dann gewählt hat. Wenn man eine andere Firma wählt, nutzen die eben die Daten. Aber wen ich nicht erlaubt habe, in meinen Daten zu schnüffeln, ist die Regierung und die Geheimdienste. Und deswegen ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehr wohl interessante Sache. Bei den Messengern halt vielleicht aus dem Grund besonders, weil ihr glaubt gar nicht, was für brisante private Daten bei Chats in Messengern preisgegeben werden. Mehr als per E-Mail. Ja. Das ist ein Chatten, ein lockeres Chatten. Ja. Und da gibt man, da sagt man so einiges, was man noch nicht mal in Mail schreiben würde. Ja, obwohl das natürlich vollkommen unsinnig ist. Mail ist ja jetzt, wenn jetzt die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird übrigens, ja, ist ja jetzt beschlossen, wird Mail nicht überwacht, ja, oder gespeichert, auch nicht die Verbindungsdaten, so sagt zumindest mal der Justizminister Heiko Maas, ne, das dürfte natürlich den Geheimdiensten am Hintern vorbeigehen. Aber auf jeden Fall ist E-Mail dann sicherer als Messenger. Ja. Aber trotzdem, weil das eben so ein lockeres Chatten ist, ja, wenn man jemand erzählt, dann rutscht einem so einiges raus, was man vielleicht dann auf einmal noch bereut hat, nachdem man den Satz beendet hat. Eine E-Mail, bevor man die abschickt, mache ich jedenfalls, lese nochmal kurz drüber. Ja. Und oftmals habe ich dann gesagt, ah, Moment, das muss eigentlich jetzt nicht sein. Ja. Das muss die NSA jetzt nicht wissen. Aber das ist halt bei den Messengern, ja, dann ist der Satz verschickt und fertig. Und wenn ich mir jetzt mal die Konversation angucke, auch bei mir, was so über die Messenger kommt und was über E-Mail kommt, dann ja, bitte, bitte schützt die Messenger. Bitte schützt die Messenger. Weil das sind einige Leute, die denen ihre Karrieren wären beendet. Ja, ganz klar. Wenn das nach außen lanciert wäre, dann wäre es vorbei. Ja. Definitiv. Ja, also ich mache jetzt hier mal einen kleinen Sprung. Google-Kalender, mir gefällt er und ich vermisse nichts. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Neueste Android-Version, hab Lollipop auf einem S4 Mini und den Nexus 4 und kein Problem damit. Konnte auch keinen Unterschied in der Performance oder Laufzeit feststellen. Läuft alles flüssig wie unter KitKat. Muss dazu sagen, dass ich kaum rechenintensive Apps nutze und nicht die Herstellerversion, sondern CM, was natürlich auch noch was ausmacht. Anfänglich ungewohnt, mit längerer Nutzungsdauer gefällt es mir aber immer besser. Also da muss ich auch sagen, das habe ich ja schon erwähnt, also Lollipop läuft auf dem Nexus 4 wunderbar bei mir. Also wunderbar. Da kann ich echt nichts sagen. Und das ist richtig performant und ich kann deswegen auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute mit dem Lollipop Performance-Probleme haben. Zumindest wenn man in der Klasse von einem Nexus 4 ist. Wenn man es natürlich irgendwie noch irgendwie über Umwegen oder so auf ein anderes Handy klatscht, ja, dann das noch schlechter ist von der Leistung her, dann mag das wohl auch in die Knie gehen, aber ich habe damit kein Problem. Auch die beschriebenen Bugs, ja. Beim Nexus 5, Nexus 7 soll es ja einige Bugs gegeben haben. Übrigens, die neue Version sind diese Bugs bereinigt, ja, also 5.0 ist ja schon wieder alt, 5.1 kommt ja jetzt und demnächst auch 5.11 übrigens. Da muss ich sagen, da gibt's absolut keine Probleme. Ich habe keine Bugs. Sorry. Tut mir leid. Ja, und neue Akkutechnologien. Handys werden ja immer dünner. Warum nicht einfach etwas dicker, dafür aber mehr Akkuleistung? Denke, damit hätten die meisten kein Problem. Ha! Lieber Metzbike, ich glaube, da bist du auf dem Holzweg, ja. Das muss doch mindestens so dünn sein wie das iPhone, ja. Sonst kann man sich ja nirgends mit blicken lassen, ne? Ist doch klar, oder? Naja. Gut. Was von der Community jetzt endgültig für heute. App der Woche habe ich noch, Lecture Notes. Genau, eine, ja, was ist das eigentlich? Notizblock App ist fast schon ein bisschen untertrieben, ja, also es ist mehr eine Aufzeichnungs-App, die man übrigens auch noch sogar erweitern kann mit weiteren Zusatz-Apps, die man kaufen kann für Audio-Recordings und auch für Video, ja. Und das alles kann man dann zufügen in ein Notizblatt, ja, in ein Notizbuch, ein virtuelles Notizbuch. Dort kann man alles reinmachen, man kann mit der Hand zeichnen, man kann auch schreiben natürlich mit der Hand schnell, man kann Texte eintippen mit der Tastatur und so weiter. Man kann Bilder einbinden in die Notizen, das geht sehr, sehr schön und schnell. Man kann sie drehen, vergrößern, verkleinern. Die App ist also richtig für professionelle Nutzung geeignet. Ja, beispielsweise Möglichkeit ist da zum Beispiel bei schulischen Aufzeichnungen, die man sich da machen kann, definitiv Notizen, wie gesagt Skizzen anfertigen, Bilder einbinden. Das Ganze kann man dann exportieren als PDF-Datei, leider nicht einzelne Seiten als Bilder. Das ist äußerst schade. Ich meine, man kann natürlich Umwege gehen, PDF-Datei öffnen im Viewer und dann dort als Bild abspeichern. Aber es ist ein bisschen umständlich. Das ist das einzige Negative, was mir so auffällt. Einer der wenigen Apps übrigens in dem Bereich, die App2SD unterstützen. Das ist für mich einfach, wie gesagt, ein Muss. Ja? Notebook-Export kann das. Lecture Notes kann das. Nicht nur für den Export, sondern auch für die komplette Bibliothek, ja, die man da verwaltet und bearbeitet. Also direkt Bearbeitung auf der SD-Karte. Das führt zu interessanten Möglichkeiten, nämlich dass man zum Beispiel, weil also die Texteingaben werden in einem richtigen Textfile gespeichert, während die Zeichnungen in einer Bilddatei gespeichert werden. So kann man also mit einem herkömmlichen Texteditor reingehen und das Textfile verändern und ohne dass man die App aufruft, ruft man dann das Notebook wieder auf, sind die Änderungen, die man mit dem Texteditor gemacht hat, tatsächlich drin in dieser Datei. Irre. Finde ich sehr schön. Und ich denke mal, dass man hier einiges mitmachen kann. Wie gesagt, es hat die Funktionen tun einem ein bisschen erschlagen am Anfang. Allein die Einstellungsmöglichkeiten, das sind zig Seiten, die man da durchkämpfen muss. Man kann wirklich alles Mögliche einstellen, aber gerade für professionelle Anwendung ist das wichtig. Hat man dann einmal Standardeinstellungen gemacht, kann man neue Notebooks einfach mit diesen Vorgaben erstellen und dann eben Seiten hinzufügen, ohne dass man weiter was machen muss daran. Und dann geht es also recht schnell. Das Einrichten halt, wie gesagt, ein bisschen langwierig. Es ist optisch schön, aufgeräumt, sinnvoll. Die Bedienung oben mit dieser Statuszeile ist ein bisschen umständlich teilweise, wenn man scrollen will, also das Bild verschieben will. Aber auch das, da gewöhnt man sich dann relativ schnell daran. Ja, man hat verschiedene Layers, die man übereinander legen kann und auch zum Beispiel dann ein Layer hinter das anderen legen kann, wenn man hier also grafische Gestaltung machen will. Das geht also alles. Schön auch, man kann zum Beispiel ein Bild einladen, ja, und kann dann quasi auf einem separaten Layer hier Notizen zu dem Bild machen und also quasi drauf zeichnen, ja, aber dadurch, dass ein neues Layer ist, kann man das auch dann relativ leicht die Notizen verschieben, die man macht, ohne dass das Layer unten drunter verändert wird. Das geht alles recht flugs, also auch wenn sich das jetzt ziemlich kompliziert anhört, es ist nach einer kleinen Einarbeitungszeit recht gut zu benutzen. Einer der effektivsten Notizverwaltungen für Multimedia-Notizen, sage ich mal, das ich bisher gefunden habe. Ja. Ansonsten bin ich natürlich eher der reine Text-Note-Fan. Ja. Deswegen ist Papyrus X, nicht Papyrus, sondern Papyrus X, ein unverzichtbares Tool für mich, für Notizen zu speichern. Aber wenn ich denn Skizzen oder sowas anfertigen muss, da ist Lecture Notes dann perfekt. Und damit ist auch der Preis meiner Meinung nach gerechtfertigt. 3,29 kostet das, 3,29 €. Keinen Cent zu viel meiner Meinung nach. Auch nicht dann, wenn man diese Zusatz-Apps kauft, um für Audioaufnahmen und Videoaufnahmen einzufügen. Übrigens gibt es auch noch eine Erweiterung für Präsentationen dann zu machen auf oder mit Lecture Notes. Lecture Videos, klar, wie der Name vermuten lässt, kann man Videos aufnehmen und in den Notizzettel einbinden, genauso wie bei Lecture Recordings, dann eben Audio-Notizen direkt in den Notizzettel verlinkt werden kann. Das finde ich zum Beispiel besonders sinnvoll, ja, dass man das noch machen kann. Und da kann man nämlich auch mal schnell was diktieren, ja, wenn es denn ganz schnell gehen muss, und kann das dann eben zusammenfassen in seinem Notizbuch und dann später eben verarbeiten. Also optimal für schnelle, effektive Notizen, und darum, da geht alles drum bei Lecture Notes. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, nur her damit. Uncast Community findet ihr bei Google Plus. Und dort findet ihr auch die Links. Nein, die Links findet ihr auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Ja. Und das sind natürlich auch wieder heute ein paar Links dabei, die ihr vielleicht verfolgen solltet. Das sind ja hier komplizierte Themen heute mal dabei gewesen, wieder vor allem diese politische Kram da. Ja, guckt euch das mal an. Lecture Notes auch zu empfehlen. Ja, und der Link ist alles hier in diesen Shownotes dabei, wie immer. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.